Deutschlandfunk Kultur. Feature. Wirklichkeit im Radio. Fundstücke aus der Geschichte des Features und des dokumentarischen Radios. Jeden letzten Samstag im Monat und auf www.hörspiel-und-feature.de. Heute mit einem Stück aus dem Jahr 1978. So Long Goodbye von Harun Faruqi. Im April 1977 ging ich in die Hansa-Studios in Berlin, um bei der Aufnahme einer Single-Schallplatte zuzuhören. Innerhalb von 2 Tagen verfolgten wir alles, was dort geschah und geschehen musste, um ein 3-Minuten-Lied zu produzieren, und wir schnitten es auf 3 Tonbandgeräten mit. So long goodbye, so long goodbye. Dieses Lied So Long Goodbye ist ein Serienprodukt. Die deutsche Schallplattenindustrie produziert davon im Jahr ein paar hundert. Vielleicht geht die Zahl auch über die 1000. In den 2 Tagen hörte ich es über 100 Mal. Dazu kommt noch der Nachklang. Ich hatte die widersprüchlichsten Empfindungen. Ich bewunderte die Professionalität des Tonmeisters, des Arrangeurs, der Studiomusiker. Auch war ich von der Gefühlskälte beeindruckt, aus der diese ganze Musikproduktion kommt. Vielleicht zum Selbstschutz freute ich mich über das unvermittelte Nebeneinander von Könnerschaft und Stümperei bei dieser Arbeit. Es gibt dies in jedem Büro, in jeder Fabrik, in vielen Texten und Gedanken. Aber nicht oft stellt es sich so spektakulär dar. In den 2 Tagen hörte ich auch Töne, für die ich sonst kein Ohr habe. Erlebte ich eine wirkliche Ausdehnung des Hörraums. Am Schluss, wenn es einen gibt, war die Wut da. Die Wut auf die Ausbeutung, die da betrieben wird. Ausbeutung der Lust, sich tanzend zu bewegen. Ausbeutung der Atmosphäre, die diese Töne trägt. Ich werde jetzt die 18 Produktionsstunden so zusammenfassen, dass sie meine Empfindung wiedergeben und vertiefen. 28. April 1977, 19 Uhr. In das Studio kommen 5 Musiker. Sie nehmen die Notenblätter in Empfang und fangen an, sich einzuspielen. Der Arrangeur muss Ihnen die Musik nicht groß interpretieren. Er muss nur kleine Korrekturen geben. Fett aus dem Kopf, ja. So, ich komme mal die Klammer 2 da. Mach mal. Die Musiker spielen in dem Aufnahmeraum. Daneben ist der Regieraum mit den Tonmaschinen und dem Mischpult. Die beiden Räume sind verbunden durch eine große Glasscheibe und eine Sprechanlage. Hinter dem Mischpult sitzen der Tonmeister, der Arrangeur, der Produzent, der in diesem Falle auch der Komponist ist, und der Mann, der den Text dieses Liedes geschrieben hat. Komponist und Autor suchen die Zeilen des Liedes zusammen. Bei Produktionen dieser Art gibt es kein gleichzeitiges Spielen aller Instrumente. Rhythmusgruppe, Geigen, Bläser kommen nacheinander, spielen ihren Part und gehen. Die Tonaufnahmemaschine nimmt Spur für Spur auf, was sie hinterlassen, und später addiert man das Aufgenommene bis zum schließlichen Klangbild. Das ist die Rhythmusgruppe. Schlagzeug. E-Bass. Elektrische Gitarre. Und elektrisches Klavier. Konga-Trommeln. Auf dieses Fundament wird das Lied gebaut. Eine elektrische Gitarre für sich allein. Sie klingt nackt und fremd. Ich frage den Produzenten nach den Beteiligten der Produktion. So long goodbye. Das ist Sharon. Kommt von New York. Steht nur Sharon. Du hörst nur Sharon. Sharon, ja, machen wir nur Sharon, ja. Arrangeur ist Rolf Novi. Ralf Novi. Produzent Gordon Beale. Gruppe als Sänger. Die Gruppe heißt Blackmail. Und ich frage einen der Studiomusiker. Er hat von dem Namen, unter dem er spielt, noch nie etwas gehört. Was erscheint denn dann später auf der Platte drauf? Erscheint dann ein anderer Gruppenname oder wie ist das? Ja, in dem Fall können wir also keine Antwort geben, weil wir nicht wissen, unter welchem Motto das läuft. Nicht, ob das nur eine LP ist, eine Single ist. Und wenn es eine LP ist, ist nochmal nicht gesagt, dass die einzelnen Musiker aufgeführt werden. Und der Name Blackmail der Gruppe, der besteht nur daraus, dass der eine Single von Blackmail ist? Oder wie ist das denn? Das wissen die gar nicht. Ich weiß nicht, bist du da besser? Den Namen höre ich jetzt zum ersten Mal. Ja. Der Produzent erzählt jetzt eine Anekdote, die dazu gut passt. Das Stärkste war ja, weil ich mit Bobby gesprochen habe, der ist immer so lustig, nicht? Und dass er ja noch nicht singt, das wissen wir ja nur alle, das ist auch ein Geheimnis. Und da war die Sunny gerade ausgekoppelt worden mit New York City auf der B-Seite und ich hatte schon das erste Muster, er wusste das noch gar nicht, ist schon raus. Also Bobby, du gratuliere zur Single. Was, ich habe eine neue Single gemacht? Da weiß ich noch gar nichts von. Das ist so ein lustiger Typ, der Bobby, der war jahrelang in Hannover Lichtschocke da bei uns gewesen. Und er sagt letztlich zu mir, das ist wie ein Lottogewinn. Ich begreife es selbst nicht. Na, da sind sie da. Ah, als Novi dirigiert. Ja, genau. Das ist gut. Was ist denn das für eine Streichergruppe? Wo kommt denn die her? Die sind hier zusammengewürfelt. Teils von der Oper, teils Freier und aus dem Symphonieorchester. Die spielen nicht immer mit euch zusammen? Ja, meistens. Da variiert natürlich die Grundbesetzung. Aber so im Großen und Ganzen sind es eigentlich immer dieselben. Wir müssen jetzt erstmal bekannt werden. Ja. Können wir mal hören. Mein Name ist Meier. Ja, Meier. Irgendwo haben wir schon öfter gesehen. Große Lehmann, Meier, Müller. Alles bekannte Gesichter. Wie eine Montagekolonne treten die neuen Geiger als eine geschlossene Gruppe auf. Unterscheiden sich auch im Tonfall von den anderen. Der Konzertmeister übernimmt die Subregie. Die 16. sind verwischt. Wir sollten es mal anbieten, Spiccato alle tatsächlich zu machen. Prinzipiell das war, also 16. ist natürlich die Gefahr, ja, dass es dann läuft. 1, 2, 3. Irgend sowas, ja? Aber ja, nicht laufen, richtig. Nicht laufen. Und die sind auch immer ein bisschen zu eilig. Dann weiter. Das E oben im ersten Takt, die letzte Achtel, ist unsauber. Das E oben ist unsauber, ja. Im zweiten Takt, die vorletzte Achtel, kurz. Ja, das E. Jawohl, ja? Genau. Und, ja, und nicht? Dann nicht vorziehen, dann die vier, nicht? Die vier und. Das C ist ja sehr dominierend gewesen. Ist jetzt. Nein, nein, machen wir das. Wir das können ja greifen. Ja? Nein, nein, nein, nur ein bisschen stärker spielen, nicht mit Doppelgriffe da machen. So, ja? Also das, ja, das ist die Phasierung. Es ist jetzt 21:30. Die Geiger bekommen vorgespielt, was die Rhythmusgruppe vorhin aufgenommen hat. Sie spielen synchron dazu. Das bekommen sie zu hören. Und das spielen sie dazu? Zusammen klingt es so. In diesem Studio ist es eine 24-Spur-Maschine, die in Phasen zerlegte Arbeit aufnimmt. Es geht schneller, die Musik Spur für Spur aufzunehmen, als mit einer großen Gruppe von Musikern so lange zu proben, bis das Zusammenspiel da ist. Bei jeder Arbeit kann man die Schritte einzeln besser kontrollieren als das Ganze. Überall wird Arbeit in Phasen zerlegt. Diese 24-Spur-Maschine ist das Fließband der Musikindustrie. Auf Wiedersehen. Oh. Ich muss zu meiner Frau, was kann ich mal machen? Schönen Gruß an deine Frau und meine Kinder. Tschüss. Ja, da liegst du wohl nicht richtig. Hey, deine Frau und mein lieber Mann, das ist so. Und da willst du zu deiner Frau durch. Meine Frau ist doch deine Frau. Ach, Junge, so. Junge. Das haben wir nicht. Ich bin da. Ich danke mich schon. Auch. Ja, ich danke auch. So, meine Herren, morgen früh, ja? Als die preußische Mädchen. Oh ja, wie schön. Orchester endlich. Ein Gitarrist von der Rhythmusgruppe ist da geblieben. Er soll noch ein paar Töne draufsetzen. Dann 2, 3, 4, 1, dann, da, dann, da. Hast unheimlich viel Zeit. Du, und der erste kommt da auf 4 schon. Da hast du 4 und gespielt. Richtig. Außerdem ist das erste Mal Tatzeit, da brauchst du gar nichts zu machen. Auch richtig. Okay, es kommt nochmal von vorne. Im Regieraum sind 2 Mädchen aus dem Chor, der erst am 2. Tag aufgenommen wird. Und der Texter führt sie in ihre Zeilen ein. Ja, wir hören das jetzt. Ja, okay. Machst du einfach mal so ein bisschen mit dann. Oh, ja, okay, when the music starts, then. That's it, go wrong, when you hear me as the Die Bandmaschine startet, bricht ab, startet wieder. Auch wenn das Band nur kurz spielt, dauert es lange. Die Arbeitszeit vergeht schnell. Es ist nach Mitternacht und der Produzent, der auch als Komponist zeichnet, erzählt, was man sich in der Schallplattenbranche erzählt. Aber es läuft. Und das ist wohl im Endeffekt für alle Beteiligten wohl das Interessanteste an der ganzen Geschichte. Denn Arbeit, die Spaß macht, sollte doch dann im Endeffekt dann auch noch Geld einbringen. Das tut sie ja wohl. Ich habe in England bei Spark Records in London war ich. Und da ging das über dieses, ja, auch über Pussycat. Was war denn das für eine Nummer, die sie alle abgelehnt hatten? Und, ja. Und dann hat sie dieses kleine Label in London, ich komme jetzt im Moment nicht auf den Namen, hat sie genommen. Und die haben das Riesending gemacht. Die Silver Convention wollte auch keiner haben, auf dem Wiedern. Ja, Silver Convention hat nun den entscheidenden Erfolg, hat es wohl der Helmer Kunde, ne? Das drüben du, das ist durchgebracht hat. Mit dem Dings ist ein winziges Label erst eine Schallplattenfirma geworden. Das hat ein ganz kleines Label eingekauft, das war früher total unbekannt. Ganz kleiner Betrieb, die noch nie was hatten. Die Mädchen aus dem Chor üben noch. You had no faith. I'll go away. I'll go away. No, nothing left for us to say. That's why she stops. Can't your lips were warm and sexy. Das passt so gar nicht da rein in den Charakter, finde ich. Da müssen wir irgendwie, das machen wir irgendwie. Da machen wir was. Yes, lips were warm and sexy. Warm for me. I had a dream. I had a dream. No, I think your phrasing is nice. Lips were warm and sexy. Sexy. Sexy, yeah. Right, that. She had so much to give. She had the right one for me. I had a dream, I had a dream. Und sowas vielleicht. Musst du in dem Fall das vorher einüben oder kommst du mit dem Kalten? Ja, in dem Fall, wenn wir das vorher zu Hause einstudieren und selber wahrscheinlich Chorsätze überlegen und die dann vorschlagen. Das ist jetzt auch das, was wir immer vorhaben im Chor. Neuerdings. Das gehört nicht zur Arbeit des Arrangeurs im Chor aus. Eigentlich schon. Aber die machen es ungern, weil es sehr schwierig ist. Chorsätze sind teilweise schwieriger zu schreiben als Streicherstimmen oder Bläserstimmen. Da sind die auch immer sehr froh, weil Chorsätze immer ganz zum Schluss geschrieben werden. Und die Arrangements doch ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Und da sind sie froh, wenn man das abnimmt. Und der Arrangeur spielt sich auf einer Querflöte ein. Diese Flöte hat mir von allen Tönen am meisten gefallen. Unfertig, roh und sogar etwas wild. Diese Flöte wird später von den anderen Tönen erstickt. Es ist nach 2 Uhr. Es ist genug für heute. Am nächsten Morgen um 10 Uhr sind 5 Bläser da. Kurzer Schlaf macht mich empfindlich. Rolf? Rolf? Internet, ne? Oh. Ralf, kannst du mal versuchen, ob das Ganze so ein kleines bisschen aggressiver kriegst? Diese Bläsertöne sind tatsächlich aggressiv. Nicht in dem Sinn, dass sie eine Kraft zu vergeben haben. Sie greifen den Zuhörer an und machen ihn wehrlos. Trompeten fertig. Auch, ja. Doppeln tut er nicht. Hammer. Hammer. Er hat gedoppelt. Oh, yes, come in. Come in. Cheryl, how are you? Long time. Not good going on? Es ist nicht zu viel, zu spät. Nee, wir sind sowieso noch nicht so weit. Das ist doch schon immer eine Stunde früher. Danke. Sharon ist die Sängerin, die auf dieses Lied den Text singen soll. Sie gehört zu dieser Gruppe namens Blackmail, die in dem Raum Hannover-Braunschweig auftritt. Sie hat noch nie in einem Studio gesungen. Bisher gab es unter allen eine fast wortlose Verständigung. Mit ihr gibt es eine wortreiche Missverständigung. So long goodbye, so long goodbye. You make me happy, you make me cry. So long goodbye, so long goodbye. You have no feeling, you have no style. This is the same all. And here geht's. Here, this is causing you don't must sing. So long goodbye. So long goodbye. Or what? No, you're going to do the high part, right? But there's going to be another man coming. But what about this man playback, right? D4. Yeah. He's doing the last bit. He's doing the repeat. Now he's putting on his tuba on the last part. That's not the beginning. This is just the last groove he's doing. It's nice. Who put this together, the music? That one there. Yeah. He's arranged it, right? Yeah. We've been talking over the ideas, you know. Nice. I love the music. It makes you happy. Sharon? Yeah? I have a good ring for you. Here. Oh, very strong. Nice one. Yes. It's better for you, isn't it? What is? That could be our next song, you know? Temptation Verk. Yeah. Sure. Okay. So long goodbye, so long goodbye. Prost, so long goodbye. Sollte man da ein bisschen dunkel auch machen? Ja. Ein bisschen Feeling hinkriegen. Ich meine, eigentlich müsste man sie jetzt mit dem Playback eine Woche alleine lassen, gell? Normalerweise, ja. Da muss man in Zukunft schon planen. Ja, bei mir richtigen Melodielines, ja, bei den Disco geht's ja noch, aber wenn es so eine richtige, natürlich elegante Melodie ist. Trotzdem, wenn sie frei sein soll, auch, ja. Dann muss das schon richtig interessant. Es braucht mal viel Zeit im Studio. Edo, und dann mach mal ein bisschen gemütliches Licht da drin. Bless us with your golden tones. Ja. Mhm. Kein Problem, mach sofort. Don't waste your time, you find someone if you only try. Die hat den Titel noch nie gehört, jetzt zum ersten Mal. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Vielleicht sollten wir das mit ihrem Partner lösen. Take care, goodbye. Hope you'll be happy. Die Melodie hat so ein Klavier im Ohr. Brauchst du nur mitzusingen. Take care, goodbye. The past. Während die Sängerin Sharon im Studio probiert, üben drei Chormädchen im Regieraum den Part, den sie gestern angefangen haben zu entwickeln. So long goodbye. So long. So long. So long goodbye. So long. Ja, das yeah. ist doof. So long, goodbye, ooh, ooh, ooh, so long. Goodbye. Sehr, so long. Wir singen alle sehr, eine. You make me cry. We all sing in one so voice, ne? Goodbye. Produzent und Komponist, Arrangeur und Texter können der Sängerin nicht zeigen, wie das Lied zu singen ist, und sie kann es nicht lernen. Man entschließt sich, ihren Gesang Zeile für Zeile aufzunehmen. I'm not sounding so correct on that first part there. It's not so correct the first part? We can do it again. We can do it again. Yes, you'll be here. Okay, it's nice, it's nice. I just want to talk to Perry for 1 minute. Okay. Listen. Okay. For this part right here, I can't go get these words. Yeah. My tongue is twisted. Show me how this no and nothing's going to here so I can go right into it. No, nothing's left for us to say. Wir lassen den ersten Teil erstmal stehen. Lass uns erstmal eine Spur machen, die wir zur Sicherheit haben. Ja. Und dann soll ich das nächste. Und dann soll ich das mal anhören. Wir können auch immer mal einsteigen, ist ja kein Problem. Wir machen so was besser. So dürfen wir nicht mehr machen, dass ein Interpret ins Studio kommt und den Titel nicht kennt. Und das ist gut. So. Lass er mitsingen. We start recording from I'll Go Away. Okay? Okay. I think I was supposed to come in there. Yeah, I forgot to sing. I go away, no nothing's true. No, you have no affection. You have no affection. You have no face. You know? Hat er jetzt Heft draus gemacht oder Head? Okay. You had no affection. Das muss man zusammenziehen. You had no affection. Das geht aber auch. You had no affection. No nothing's left for us to say. Yeah. You had no affection. Oh, no affection. Okay. You have no face. Okay. Sharon. Hast du mit dem Klavier so gespielt, du? Yes. The arranger say you can phrase so here. You had no affection. You had no affection. You had no face. You heard? Okay, we start. Away. You had no affection. We drop in, it'll go away, yes? The first no part was good. Okay. I'll go away. You had no affection. You had no faith. I'll go away. No, nothing's left for us to say. Someone, if you only try. Okay. One more, two. I sing. Don't waste your time. Don't waste your time. You will find someone if you only try. Yes, but Cuddy, when you're saying you, oh, that's hard for me. If I can you say will you will. Someone. You. Yeah. You. Okay. If you find someone. You will find someone if you only try. Yeah. Or you can do, you will find. No, you will find someone. You will find someone if you only try. Jawohl, that's right. We begin, we drop in. A lot of this can be changed, really, because a lot of these words are shortcuts, and it's hard for me to push it in there. But if we had direct words where I could sing it, it would be okay, you know? So we just change that to, instead of you'll, we'll say, you will find someone, which is correct English. You will. You will find someone instead of you'll. You will find someone. You can put that. Doesn't really matter. Yes, that's right. It's okay. Well, it's correct. You will find someone. Okay. As you like. All right, that's what we're going to do. Okay. As you like. Okay, we got it. Okay. Mm-hmm. Yes. Okay. Perry, you're giving me a hard job here. Sharon. Yeah. My hazy, we drop in after the core, yeah, yes? Okay. Number five, we drop in. You have understand? Number five. You're wasting your time? Yes, after the core is going on the music. Don't waste your time. Yes, that's right. Okay. Don't waste your time. You will find someone if you only try. Spend your time. Make it hard for it's love, not a crime. Okay. We take the same number five. Was good, was good. Only a little bit more power in your voice. It's good, the voice is good of you. A little bit more power, yes. You must sing free. You've just been not loud enough. Okay. Don't waste your time. You will find someone if you only try. You're wasting your time. Please don't make it hard, for it's love, not a crime. Sharon, number five was ready. Number six, you sing a cappella. Don't waste my time. Don't waste my time. You sing. Okay. Don't waste my time. Please don't make it. Yeah, yeah. Don't waste my time. Please don't make it hard. No, these are the right words. For it's love, no, not a crime. Yeah, these are the right words. You're wasting your time. Yeah. That's what she's singing, yeah. You're wasting your time. You're wasting your time. You're wasting your time. Please don't make it hard. For it's love, not a crime. Ist das richtig? For it's love, not a crime. Müssen wir denn das it's haben? For it's love, not a crime. For it's love, not a crime. For it's love, not a crime. Yeah, for it's love, not a crime. You sing a cappella, please. You're wasting your time. Yes. You're wasting your time. Yes. Please don't make it hard, for it's love, not a crime. This is fine. One more two, a cappella. But I can't get any strength without. No, you sing, please. Now. Yes. You're wasting your time. Yes. You're wasting your time. Okay. Please don't make it hard, for it's love, not a crime. Oh, fine. Yes, with music now. And I should do this? Yes. Oh, really? Okay. The same way. You're wasting your time. Please don't make it hard. It's not a crime. Okay. I got it. You're wasting your time. But, I'm a little mixed up. I'm singing on You're Wasting Your Time, and I messed up on that. So. It doesn't matter. We do it again. Okay. Don't waste your time. You will find someone if you only try. You're wasting your time. Don't make it hard, for it's love, not a crime. Is that good or bad? 90%. The last 10% is coming now. We'll go. You must sing a little bit more power in the voice. Yes. Ich weiß nicht, was zögert. Yes. More, a little power. Bit more. More. More. More. Okay. Ich weiß nicht, was Verhalten more heißt in Englisch. Decent. Decent. Don't waste your time. You will find someone if you only try. You're wasting your time. Please don't. Der Produzent geht währenddessen kurz in einen Nebenraum und macht dem nächsten Sänger Versprechungen. Ja, wir haben einen anderen Text jetzt so ein bisschen übersetzt, so ein bisschen auf deinen Typ hingemacht. Das muss auch ein bisschen glaubhaft alles singen. In Disco, das überlasst den Bands, die verkaufen das auch. Und den Truppen, das ist nichts für mich. In Deutschland, wenn die hier wirklich so auf Leo Sayer Ade wieder auch so schöne Texte durchweg singen. Ne? Und wenn es gut ist, ich habe es gedacht, erst in Englisch können wir es ins Ausland überall verkaufen. Und wenn es wirklich läuft in Deutschland, gleich drei Wochen später in Deutschland rausbringen, wenn es ankommt. Dann haben wir zwei Möglichkeiten zu powern. Aber wenn du es schaffen würdest, wäre es ja riesig. Wenn du es schaffen würdest, ist es riesig. Das ist auch eine sehr lange Melodie. Ich könnte dir schon mal den Text schon mal geben. This is the last time, really. I've got it now. It's the last time, really. Don't waste your time. You will find someone if you only try. You're wasting your time. Don't make it hard, for it's love, not a crime. You're wasting your time. Please don't make it hard, for it's love, not a crime. Take care, goodbye. Hope you will be happy. Take care, goodbye. Hope you'll be happy. Till you cry. Take a goodbye, get another pass. This is goodbye. Take a goodbye, get another pass. This is goodbye. Come in and hear your voice, please. Can I come in now? What do you think? It's good. The next one. Das gefällt dir nicht. Für die Chor, wenn jetzt Chor drauf ist, ja, aber das ist und sie Moment. In zwei Stunden oder was noch Zeilen nur. Meint, sie macht es besser und das öfter gehört hat und drin hat, dann kann es immer noch nicht gut vorgehen. Ja, gut. Okay, you can try it once more. Ja, when the Chor is on, but in about 2 hours. Nach diesen zwei Stunden fragte ich den Arrangeur. Herr Nobby, es war doch vorhin im Gespräch, dass man Sharon nochmal singen lässt. Machen wir das nicht mehr? Wir sind unheimlich knapp in der Zeit. Ne? Wir müssen um 6 hier raus. Ich würde es am liebsten machen. Müssen wir mal sehen. Her lips were warm and sexy. She had so much to give. Falsche Tonart. Nö, es ist gut. Her lips were warm and sexy. Ja. She has so much to give. She is a right one for me. I had a dream. I had a dream. Diese Mehrspurmaschine gibt auch die Möglichkeit, einen Chor zu vergrößern. Drei Frauen und zwei Männer sangen dreimal und klangen wie 15. Her lips were warm and sexy. She had so much to give. She is the right one for me. I had a dream. I had a dream. She's the kind I like to flaunt. Be with the right through the night. The type of chick I really want. I had a dream. I had a dream. Ein Basssänger, die sogenannte Deep Voice, ist gekommen. Er hat über das ganze Lied einzelne Worte zu verteilen. Take care, goodbye. You're wasting your time. Don't waste your time. I go away. So long, goodbye. I go away. So long, goodbye. You're wasting your time. Don't waste your time. Take care, goodbye. So long, goodbye. Boo doo doo. So long, goodbye. So long, goodbye. You make me happy, you make me cry. So long, goodbye. So long, goodbye. You have the feeling. Und es werden noch ein paar Schmachzer, genannt Feeling, aufgenommen. So ein Lied hat viele Zutaten. Find someone, if only you No? Ist gut. Das war das Ende der Produktion. Das war in Deutschland ja lange Jahre so, dass also deutsche Produktionen, die auf Soul produziert waren, nicht zu verkaufen waren, geschweige denn nach Amerika zu verkaufen waren. Seit den Silver Convention Zeiten ist es ja nun so, dass der Markt geöffnet wurde. Bonnie M. hat sehr viel mit dazugeholfen, international von Japan bis Südamerika etwas von uns zu nehmen. Und es gibt natürlich allerhand Nachzieher oder Produzenten, die auf der gleichen Welle arbeiten, weil eben der Bedarf da ist. Disco-Sound wird im Prinzip immer gehen, mal mehr, mal weniger. Es muss ja getanzt werden. Man kann eben nicht nach sehr anspruchsvollen Dingen tanzen, das ist mal zwischendurch, aber im Prinzip muss eben gepowert werden und wenn der Markt dafür offen ist, warum sollen wir es nicht tun? Ich finde also meinen Leuten, es gibt nichts Besseres wie zufriedene Künstler. Ne? Das klingt schon wieder so gut. Später erfuhr ich, dass sie die Gesangsaufnahmen von Sharon wieder löschten und eine andere Sängerin aufnahmen. So long goodbye, you make me happy, you make me cry. So long goodbye, you have no feeling, you have no style. I'll go away, you had no affection, you had no faith. I go away. I'll go away, no, nothing is left for us to say. Ich wollte nur mal ein paar kurze Fragen dazu stellen, dass die Sängerin Sharon, mit der wir da aufgenommen haben, am Schluss nicht mehr drauf gewesen ist. Und ja, wie kommt es, dass man die Aufnahme für misslungen halten kann? Das liegt dann nicht an der Sängerin, denn die kam ins Studio und hat den Titel zum ersten Mal gehört. Da kann man also schlecht das zeigen, was man eigentlich kann. Aber in der Zwischenzeit hat sie sich mit der Gruppe gestritten, in der sie da spielt und mit der sie auch auftreten soll. Und dadurch wurde es ausgetauscht. Sonst hätten wir es einfach nochmal aufgenommen mit ihr. Aus Gründen der Vollständigkeit unserer Reportage, Sie haben damals die Sängerin ausgewechselt, ne? Aus welchem Grund haben Sie denn das getan? Das kann ich Ihnen sagen, weil die Stimme nicht der Deep Voice angepasst werden konnte. Es gibt manchmal zwei Stimmen, die passen nicht zusammen. Und jetzt diese Andrew Williams, die singt in einem etwas voluminöser, etwas tiefer und etwas voller in der Stimme. Und das passt besser zu der Deep Voice, zu der dunklen Stimme. Gerne probierte ich einen Satz von Franz Jung aus, wenn ich an diese zwei Tage denke. Heute sehe ich. Ich hasse Musik überhaupt. In dieser Gesellschaftsform ist so vieles ausschließlich auf Musik gestellt, der Tod und die Geburt, die Moral und der Versuch, dieser Moral Widerstand zu leisten. Alles ist eingewickelt in Musik. Die Prügel, die Wehlaute, alles, was schreit und nicht mehr aufstehen wird. Und selbst bis zuletzt die Hinrichtung, sei es im Marschtempo, in der Ballade oder den langgezogenen Wellentönen bei Wagner. Ein einfaches Geräusch ist mir lieber, solange nicht jemand kommt und es in Musik setzt. Leider ist das zu oft der Fall. So Long Goodbye von Harun Farocki. Produktion Westdeutscher Rundfunk 1978.